Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 21. Hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Schau, was Paulus weiter sagt. Und ich merke, dass die Kraft der explosiven Macht Christi mich erfüllt, um jede Schwierigkeit zu überwinden. Ich würde es toll finden, wenn Sie die Passion-Bibel in jeder Sprache der Welt hätten. Es ist so poetisch und es ist so unglaublich schön. Schau mal, was er da sagt. Das ist so unbeschreiblich. Ich merke, das heißt, er hat etwas erlebt, dass die explosive Kraft Christi, es gibt eine explosive Kraft von Jesus Christus, die für dich verfügbar ist. Und Paulus sagt weiter, es ist diese Kraft, die mir eingeflößt wurde, die mir die Fähigkeit gibt, jede einzelne Schwierigkeit zu überwinden. Und was haben die Menschen getan? Okay, ich muss lernen, in jeder Situation zufrieden zu sein. Okay, ich muss lernen, auch zufrieden zu sein, wenn ich hungrig bin. Und wenn ich satt bin, okay, ich werde jede Schwierigkeit überwinden. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Nein, Paulus sagt, dass die Kraft, die er hatte, um das zu tun, die explosive Kraft Christi war und nicht seine eigene Selbstdisziplin. Weißt du, warum ich es so erstaunlich finde, dass Paulus das gesagt hat? Weil Paulus uns in anderen Briefen über sein außerordentliches Bekenntnis zur Selbstdisziplin lehrt. Ich habe in unserer Mentoring-Gruppe einige Lehreinheiten über die Bedeutung von Disziplin gemacht. Wenn du interessiert bist, an dem Mentoring teilzunehmen, wir haben es in 3 Sprachen, Englisch, Portugiesisch und Deutsch, geh einfach auf reinhardhirtler.com. Dort findest du weitere Informationen. Also habe ich unseren Leuten in der Mentoring-Gruppe die Bedeutung von Disziplin und Selbstdisziplin gelehrt. Und das tat Paulus auch. Aber schau, die erstaunliche Wahrheit ist diese. Der Mann, der so stark und selbstdiszipliniert war, wusste, dass das nicht mit Selbstdisziplin zu schaffen ist. Seine Fähigkeit, unter allen Umständen zufrieden zu sein, hatte nichts damit zu tun, dass er ein sehr disziplinierter Mensch war. Es war die Kraft von Jesus Christus selbst, die ihn erfüllte. Hier ist also meine einfache Frage. Aus welcher Kraft lebst du? Deiner oder seiner? Du siehst, beides funktioniert nicht. Ich habe ein ganz einfaches Geheimnis gelernt. Wenn ich mich ihm ganz hingebe, kann ich ihn ganz in meinem Leben erleben. Das ist nicht kompliziert, oder? Mein ganzes Ich ist ihm hingegeben und sein ganzes Ich ist mir hingegeben. Also kann ich es mir einfach durch nehmenden Glauben, durch Glaube, der Besitz ergreift, aneignen. Immer und immer wieder tappen Christen in die Falle, dass sie denken, sie könnten aus eigener Kraft das erobern, was Christus ihnen bereits zur Verfügung gestellt hat. Paulus hat verstanden, dass es eine Kraft gibt, die von niemand anderem als Jesus Christus kommt, die ihn befähigt, jede einzelne Schwierigkeit zu überwinden, die ihm diese übernatürliche Kraft gibt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Aber natürlich kannst du diese Erfahrung nur machen, wenn du aufhörst, aus eigener Kraft zu leben. Und benutze sie nicht als Ausrede, dass ich muss nichts tun, weil es nicht meine eigene Kraft ist und ich nicht stark bin. Nein, du musst sagen, okay, ohne Christus schaffe ich das nicht. Im selben Moment musst du in deinem Herzen sagen und dir diese Wahrheit auf dein Herz schreiben: Aber durch Christus kann ich alles tun, weil seine Kraft in mein Herz eingeflößt wurde. Was würde also passieren, wenn du lernen würdest, so zu leben? Wir könnten so leben, wie Paulus es tat. Wir könnten sagen: Ja, ich kann alles tun, egal unter welchen Umständen. Mir geht es gut. Plötzlich könnten wir ein Leben führen, das über dem Durchschnitt liegt. Plötzlich könnten wir ein Leben ohne Begrenzungen leben. Als ich verstand, dass es entweder meine Kraft oder seine Kraft ist, änderte sich viel. Als ich verstand, dass wenn ich nicht aus seiner Kraft lebe, ich mit meiner eigenen Kraft stecken bleibe, und die wird immer begrenzt sein. Also leben viele von uns kein Leben ohne Begrenzungen, weil wir uns immer darauf verlassen, was wir erreichen können. Es steht dir zur Verfügung, aus dieser Kraft zu leben. So kannst du durch diese Kraft lernen, in jeder Situation zufrieden zu sein. Denk einfach darüber nach. Du gehst durch schwierige Zeiten, du schreibst dir die Wahrheit auf dein Herz. Ich danke dir für deine explosive Kraft in mir. Ich danke dir, ich glaube es, ich handle danach und ich verkünde es. Du wirst große Dinge sehen. Wir sehen uns morgen.